WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, heute sind wir auf die Sekunde pünktlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute eine Freitemennacht. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. Telefonnummer 0800 220 5050 oder domian@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht ist Christina und Christina ist 48 Jahre. Hallo Christina. Hallo Jürgen, wie geht es dir? Dankeschön. Das frage ich dich, wie geht's dir? Äußerst gemischt. Wie du ja weißt, sind wir 4000 Kilometer von zu Hause entfernt. Nee, ich weiß gar nichts. Moment, ich weiß gar nichts. Ach, du weißt gar nichts? Nein. Okay, na dann fangen wir aber von vorne an. Ja. Okay, wunderbar. Du bist 4000 Kilometer von zu Hause entfernt. Von wo rufst du jetzt an? Können auch 5 sein. Iran. Ach. Du rufst jetzt aus dem Iran an. Richtig. Warum? Warum ich dich anrufe oder warum ich hier bin? Na, beides. Okay, also, Geschichte ganz kurz. Ich bin 48, sagtest du ja schon, und ich habe eine kleine Tochter namens Daria, die ist 6 Jahre alt. Ja. Und wir befinden uns zurzeit auf der Flucht vor dem deutschen Jugendamt. Du und deine Tochter? Meine Tochter und ich, genau. Ja. Du kennst doch das Buch nicht ohne meine Tochter, genau. Und ja, das gleiche Beispiel machen wir nur umgekehrt. Du bist auf der Flucht vor dem deutschen Jugendamt. Warum? Was will das deutsche Jugendamt von dir? Das deutsche Jugendamt möchte von mir weniger. Es möchte die Tochter wegnehmen. Warum wollen die das machen? Weil unter anderem der Vater von ihr, mit dem ich seit der Geburt von ihr im Clinch liege, falsche Anschuldigungen vorgebracht hat und mir keine Gelegenheit gegeben wurde, dies zu widerlegen, weil das im deutschen Rechtssystem so nicht vorgesehen ist. Und ich habe auch einen Anwalt, der an der Sache dran ist in Berlin. Und bist du denn Iranerin? Ja und nein. Ich bin gebürtige Deutsche, bin in Deutschland geboren und aufgewachsen in Berlin. Und habe allerdings durch eine Heirat vor 21 Jahren die persische Staatsangehörigkeit bekommen. Und das ist auch genau der Grund, warum ich beschlossen habe, hierher zu gehen, weil ich gedacht habe, das ist für uns das Sicherste. Weil wir im europäischen Ausland zum Beispiel bestünde die Gefahr, dass wir halt ausgeliefert werden. Nun ist das natürlich für jemanden wie mich oder wahrscheinlich für alle, die jetzt auch zuhören, ein ungewöhnlicher Ort der Flucht in den Iran. Wie ergeht es dir doch? So schwierig, es ist sehr schwierig. Wir haben beide große Feinde, insbesondere Daria, wie gesagt, sie ist gerade, versteht natürlich überhaupt gar nicht, warum sie nicht mehr zu ihren Freunden darf, warum sie nicht mehr nach Hause kann, warum sie ihre Schule nicht mehr besuchen darf, und sie leidet sehr darunter. Ich habe das gerade, wenn du es schon gesagt haben solltest, entschuldige, ich habe es nicht richtig mitbekommen. Wie alt ist dein Kind? Sie ist 6 Jahre alt. 6 Jahre alt. Du hast aber, du hast keine Freunde und keine Verwandten im Iran. Ich hatte, als wir herkamen, keinerlei Kontakte überhaupt, nichts und niemanden. Und durch die Gastfreundschaft und überhaupt die Freundlichkeit der Iraner haben wir mittlerweile ein paar Freundschaften geschlossen und haben auch sehr, sehr viel Hilfe erfahren. Und ich bin den Menschen hier sehr, sehr, sehr dankbar. Wie lange bist du jetzt schon im Iran? Wir sind jetzt 4 Monate hier. 4 Monate schon? Ja. Von was lebst du dort? Ich gebe zurzeit Englischunterricht. Versuche eben Arbeit zu finden. Das heißt, der Aufenthalt könnte sich noch erheblich verlängern. Du rechnest damit? Ich hoffe, dass es eine Lösung gibt, dass die Kleine bald wieder nach Hause kann, weil sie sehr darunter leidet und mir tagtäglich irgendwelche Zettel schreibt, also natürlich nicht richtig schreiben kann sie noch nicht, sie war ja erst 2 Monate in der Schule, und sagt, Mama, kreuz du mal bitte an, ob du nach Hause möchtest, hier ist ja und da ist nein, und sie erzählt sehr, sehr viel von zu Hause und ja, kann es nicht verstehen, wie niemand kann es verstehen, warum wir nicht wieder nach Hause können, warum wir nicht einfach in Ruhe und Frieden dort leben können. Was müsste passieren, dass du wieder ganz entspannt zurück nach Deutschland kommen kannst? Zum einen müsste ich das Aufenthaltsbestimmungsrecht zurückübertragen bekommen. Das ist mir am 20. November vom Familiengericht in Rathenow entzogen worden. Mhm. Und jetzt soll in Abwesenheit auch noch das Sorgerecht entzogen werden. Und selbstverständlich unter den Umständen können wir nicht zurück, weil sobald wir wieder in Deutschland oder in Europa, sagen wir, ankommen, wird die Kleine von der Polizei geholt und ins nächste Heim oder Pflegefamilie oder sonst was gesteckt. Und dann müssen wir also die längste Zeit nicht wiedersehen. Christina, erklär uns doch noch mal bitte oder etwas genauer, warum die Gerichte so schlecht für dich entschieden haben. Die Problematik ist folgende. Jeder Mensch hat das Recht, irgendwas einzuklagen und so weiter. Im Regelfall ist ein Widerspruch zulässig. Im Regelfall sind Zeugenaussagen zulässig. In diesem Falle leider nicht. Mein Rechtsanwalt, wie gesagt, in Berlin, hat die Sache vom Familiengericht Rathenow ans Oberlandesgericht Brandenburg weitergeleitet, um in Widerspruch Einspruch zu gehen. Mhm. Das wurde abgelehnt. Die Sache wurde zurückverwiesen ans Familiengericht. Zeugenaussagen unsererseits sind nicht zulässig. Und ja, was soll man machen? Das Jugendamt, das ist das Problem. Ja, und ich bin, weiß Gott auch kein Einzelfall. Alleine im Jahre 2012 wurden 40.000 Kinder aus Familien in Obhut genommen. Es gibt ja offensichtlich Anschuldigungen von dem Vater des Kindes dir gegenüber. Welche Anschuldigungen sind das? Unter anderem eine Anschuldigung ist, dass ich ihr zur Strafe die Haare, den Kopf kahl geschoren hätte, sprich die Haare abgeschnitten, was absolut nicht den Tatsachen entspricht. Ich habe Zeugen, die dabei waren und die bezeugen können, dass Daria das eben so haben wollte. Sie wollte einen Irokesenschnitt haben, weil eine unserer Freundinnen einen Irokesenschnitt hat. Mhm. Und ich habe dagegen nichts einzuwenden. Ich finde sowas äußerst flott und sie sah auch sehr gut damit aus, bis ihr Vater kam, der etwas konservativer eingestellt ist als ich. Mhm. Und dann eben beim Jugendamt unter anderem das zur Anzeige gebracht hat. Jetzt, dass also ich eben zur Bestrafung ihr die Haare abschneiden würde. Ein zweiter Punkt, der kam allerdings vom Jugendamt selber, war die Anschuldigung, dass ich Daria zu früh eingeschult hätte. Mhm. Ja, obwohl die Regeln ganz deutlich besagen, Daria ist am 30. August geboren, dass alle Kinder, die bis zum 30. September geboren worden sind, eingeschult werden müssen. Ich wollte persönlich nicht, dass sie eingeschult wird, bin noch dagegen angegangen, habe das Schulamt angerufen, habe bei der Schule versucht zu intervenieren, etc., etc. Es wurde mir nicht genehmigt. Nun habe ich sie eingeschult. Ja, nun war das auch wieder verkehrt. So, jetzt können wir natürlich diese juristischen Argumentationen können wir und ich nicht beurteilen. Und so betroffen ich jetzt subjektiv von der Geschichte bin und von deinen Erzählungen, Christina, so ist ja andererseits doch auch klar, dass du dich eines schweren Vergehens schuldig gemacht hast oder du machst dich schuldig im Moment in dem, was du tust. Also sagen wir so, als ich am 2. November Deutschland verließ, machte ich mich überhaupt gar nicht schuldig, weil ansonsten hätte ich das Land schlecht verlassen können. Ja, ich hatte das Aufenthaltsbestimmungsrecht, das Sorgerecht und so weiter. Meine Überlegung war folgende. Es war klar, dass Daria alles verlieren würde. Sie würde ihr Zuhause verlieren, sie würde ihre Freunde verlieren, sie würde ihre Schule verlieren. Mhm. Ja, und mich würde sie auch verlieren. Mhm. So hat sie ihre Freunde, ihre Schule, ihr Zuhause verloren, aber zumindest hat sie noch ihre Mutter. Und das ist mir die Sache durchaus wichtig. Ich denke, dass Mütter oder überhaupt Eltern sehr wichtig sind. Jetzt, das ist nun sehr spektakulär, dass du aus dem Iran uns hier erreichst und auch mit mir sprichst. Was erhoffst du dir von diesem Gespräch in der Öffentlichkeit? Ich erhoffe mir, dass Menschen vielleicht zuhören, dass, da ich ja nun kein Einzelfall bin, dass man vielleicht aufmerksam wird darauf, dass eben keinerlei Kontrollinstanzen existieren für die Jugendämter, dass die Jugendämter schalten und walten können, wie es ihnen beliebt. Und dass sich vielleicht irgendwas an diesem Zustand ändert, dass die Eltern zumindest die Möglichkeit haben, in Widerspruch zu gehen, zumindest die Möglichkeit haben, Zeugen ihrerseits aufzurufen, ja, damit den Kindern und den Familien Gerechtigkeit widerfährt. Das ist mein Wunsch und meine Hoffnung. Ja. Überdies natürlich, dass wir so schnell wie möglich zurück können nach Deutschland, weil ja es für Daria einfach besser ist, wenn sie wieder in ihre gewohnte Umgebung zurückkommen kann. Ja, ich fasse dann deinen Anruf als einen Protestanruf auf, um mal auf einen solchen Missstand oder so, wie du ihn empfindest, aufmerksam zu machen. Wunderbar. Es ist natürlich nicht nur für das Kind eine schwere und schwierige Situation. Ich stelle es mir für dich auch schwierig vor, denn du bist mit diesem Land ja, ich gehe mal davon aus, dass du zum ersten Mal in Persien bist, im Iran, stimmt das? Nein, ich war vor 21 Jahren mal im Iran und habe dort geheiratet. Ach, du hast doch geheiratet. Anderthalb Zeit. Ja, ja, vor langer Zeit, wie gesagt, vor 21 Jahren, dadurch besitze ich die persische Staatsangehörigkeit. Ja, ja. Und das war der ausschlaggebende Grund, warum ich eben hierher bin, weil ich mir gedacht habe, ich brauche auch eine Aufenthaltsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis. Verstehe, aber dennoch ist es für dich ein fremdes Land und du musst dich auch enorm umstellen. Das ist ja nun ein ganz anderes Leben als in Deutschland. Aber wie? Mhm. Das Kopftuch ist noch das geringste der Probleme. Was ist für dich ein sehr großes Problem dort? Ein sehr großes Problem ist zu sehen, dass Daria, wie soll ich sagen, sie hat ein relativ gutes Leben. Wir haben, wie gesagt, gute Freunde gefunden, die uns sehr unterstützen. Wir leben in einem sehr schönen Ort am Meer, wo sie schwimmen gehen kann. Wir haben wunderbares Wetter, die Sonne satt, aber sie hat trotzdem großes Heimweh. Das habe ich jetzt verstanden. Ja, die Frage zielte darauf hin, was dir gesellschaftlich zu schaffen macht in diesem Land. Du hast das Kopftuch gerade angesprochen. Was gibt es noch, wo du fremdelst mit und sagst, das ist schon schwierig für mich, das alles so hinzukriegen? Was schwierig ist, erstmal ist es ein Mentalitätsproblem, ja, weil die Menschen hier schon, obwohl sie wie gesagt sehr, sehr gastfreundlich sind, aber schon doch etwas sehr anders drauf sind als wir. Und die Polizeipräsenz, ja, dass wenn einmal das Kopftuch ein bisschen runterrutscht oder so, dass ich dann wirklich Sorgen habe, dass vielleicht irgendwie was passiert. Mhm. Aber meine größten Sorgen und Probleme sind eigentlich betreffen die Kleine, weil sie auch mit dem Essen ein bisschen Schwierigkeiten hat, obwohl es nicht schlecht ist, aber sie ist halt einfach nicht daran gewöhnt. Ich meine, wir waren eine ganz normale deutsche Familie. Ja, ich verstehe. Und Christina, ja, jetzt sieht die Sache ein bisschen anders aus. Also, dein Protest ist formuliert worden hier in der Sendung. Ich hoffe sehr, dass du und dein Kind bald nach Deutschland zurückkommen könnt und dass ihr dann wieder ein normales Leben führen könnt. Alles Gute von Herzen und schöne Grüße in die weite, ferne Welt in den Iran. Alles Gute. Alles klar, danke Jürgen. Tschüss. Mach's gut. Tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Julia. Julia ist 21. Guten Morgen, Julia. Hallo. Julia, du rufst wahrscheinlich nicht von so weit her an, wie Christina gerade, sondern aus Deutschland. Nein, ja. Aus Leipzig. Aus Leipzig, das ist sehr schön. Genau. Julia, um was geht's bei dir? Also ich habe jetzt vor ungefähr einem Monat eine Asperger-Diagnose bekommen. Ja. Von einer Therapeutin, die mir dann auch ziemlich schnell im Gespräch gesagt hat, dass ich darüber nachdenken soll, ob ich einen Behindertenausweis haben soll. Und das ist so eine Sache, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll mit der Frage und ich glaube auch nicht, ich brauche da einfach Hilfe, dass mir mal jemand sagt, ob das Vor- und Nachteile hat oder ja. Ich habe halt Angst, dass mich das einschränkt, aber andererseits habe ich wahrscheinlich auch nur Angst, dass ich mir dann, also ich bräuchte es vielleicht auch wirklich, aber ich habe halt, ich weiß halt nicht genau, was ich da jetzt tun soll. Erklär doch bitte nochmal ein bisschen ausführlicher, was genau diese Krankheit ist und was sie bedeutet. Also ich bin jetzt schon sehr lange in Therapie und ich habe immer, in der ganzen Zeit immer Diagnosen bekommen, die mich halt nicht weitergebracht haben, die aber schon im Entferntesten damit zu tun hatten. Also dass ich eine Wahrnehmungsstörung habe, dass ich eine Identitätsstörung habe. Aber diese Therapie, die ich dafür bekommen habe, ich hatte damals Ergotherapie und Verhaltenstherapie, dass ich halt, dort habe ich halt gelernt, dass ich also normale Gespräche führe, dass ich Augenkontakt halte, wie ich halt mit Menschen interagiere, das habe ich halt alles gelernt, aber ich hatte halt das Gefühl, dass mich das nie, also dass das immer die falsche Therapie für mich ist. Vielleicht ganz, ganz einfach gefragt, was ist Asperger? Erklär es mal den Leuten. Also, das kann ich jetzt nur von mir sagen, dass ich halt so alltägliche Probleme habe, also so allgemein extreme Probleme mit Kleinigkeiten, wo jetzt vielleicht, wo das andere vielleicht gar nicht bemerken, dass es das überhaupt gibt. Sag mal ein Beispiel, damit wir das verstehen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel einkaufen gehe, dass ich mich halt nicht wie andere Menschen, weiß nicht, auf dem Weg zum Einkaufen Musik hören kann und entspannt sein kann, sondern dass ich mich halt wirklich konzentrieren muss und auf die Geräusche achten muss, auf die Ampel achten muss. Dass mir halt passiert, dass ich halt immer eher vermeide, das Haus zu verlassen, weil ich immer denke, es könnte mir was passieren. Weil also ich, dahinter steckt die Angst, dass etwas unterwegs geschehen also könnte. Also die Angst, erstens das Haus überhaupt rauszugehen, dass man überhaupt das Haus verlässt. Und dann die Angst, weil ich halt die Geräusche nicht so gut unterscheiden kann, dass ich irgendwas überhöre und dass ich dann halt nicht sehe, ob ein Auto kommt oder... Du kannst de facto die Geräusche nicht gut unterscheiden. Autogeräusche, nein. Fahrradfahrer. Ja, ich höre dann Kinder. Alles auf einmal. Ah, ja. Und dann zum Beispiel, ich bin dann einfach überfordert und weiß nicht, was ich machen soll. Ich stehe dann einfach da, warte dann, dass eine Frau mit Kind oder so vorläuft und laufe ich gar nicht mehr über die Ampel, weil dann habe ich halt wirklich Angst. Ja. Und wenn ich dann besonders nervös bin, dann steige ich in die falsche Bahn ein oder dann passieren halt wirklich doofe Sachen, wo ich dann eigentlich. Also ich bin schon eigentlich ein sehr logischer Mensch, wo ich dann im Nachhinein denke, das hätte nicht passieren müssen, weil dann vertausche ich eine 6 mit einer 9 oder fahre irgendwo hin, wo ich nicht hin wollte, weil ich einfach so... Das sind ja so Beispiele, wenn du draußen bist, dass alles irgendwie schief läuft oder für dich sehr stressig ist, damit es eben nicht schief läuft und du extrem angespannt bist. Äußert sich diese Krankheit auch innerhalb deiner vier Wände, innerhalb deiner Wohnung? Also innerhalb der Wohnung, wenn jetzt zum Beispiel, also kommt drauf an, also ich habe ja eigentlich jetzt so seitdem ich meine Schule beendet habe, immer den gleichen Ablauf vom Tag. Also ich stehe halt auf, bin halt die meiste Zeit an meinem PC. Ich gehe halt eigentlich gar nicht mehr so oft raus. Mhm. Und wenn sich dann dann liege ich halt nachts im Bett und bin voll nervös, weil ich nicht genug aufgeräumt habe oder weil irgendwas nicht ordentlich genug ist. Also ich bin halt dauerhaft angespannt. Mhm. Also ich komme eigentlich nicht zu Ruhe, weil... Wie ist das, wenn jemand zu Besuch kommt? Ist das für dich auch ein Stressfaktor? Also das kommt drauf an, wenn jetzt zum Beispiel meine Freundin zu Besuch kommt, dann weiß die ja, dass ich gewisse Sachen nicht mag. Die weiß zum Beispiel, dass ich es nicht mag, wenn ich jetzt in der Küche bin und dort was koche, dass mir dann jemand hilft. Mhm. Die weiß auch, dass ich es nicht mag, wenn irgendwas verstellt ist oder dass mich das halt wirklich extrem nervös macht. Also du möchtest nicht, dass dir in der Küche jemand hilft, weil dich das durcheinander bringt in deinen Abläufen? Ja, ich möchte nicht, dass jemand etwas in meiner Wohnung durcheinander bringt, weil mich das zu sehr verwirrt. Ah ja, also wenn jemand irgendwelche Bücher ganz woanders hinstellt, als sie vorher gestanden haben, macht dich das schon nervös? Also es gibt natürlich, ich bin jetzt kein Extremfall, aber wenn es tatsächlich so ist, wenn ich an einem Tag unruhig bin und ich gehe in die Küche und ich weiß, dass da irgendwas ist, was mich stört, wenn das irgendjemand falsch hingestellt, dann ist es auf jeden Fall so, dass es mich extrem stresst. So, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wir beide würden uns verabreden, in ein Café zu gehen. Und wir beide würden in einem Café sitzen und uns unterhalten. Wie würdest du dich so in der Vorstellung fühlen dabei? Weiß ich nicht, ich würde mich halt darauf vorbereiten, wahrscheinlich die Nacht nicht schlafen, wahrscheinlich gar nicht kommen, weil ich ja ungern das Haus verlasse momentan. Mhm. Also das wäre ein Treffen in einem öffentlichen Rahmen, in einem Café mit einer anderen Person, ist auch Stress für dich. Ja, also das ist ja das Problem, wenn mich jemand fragt, was hast du heute gemacht, und die Leute, die um mich herum sind, die arbeiten ja alle. Und dann sage ich, ja, mein Tag war so anstrengend, aber ich habe da nichts gemacht. Also ich sitze ja wirklich 10 Stunden am PC und mache nichts. Mhm. Und dann fragen die mich, was war denn so anstrengend? Ich war 8 Stunden arbeiten. Dann sage ich ja, mich stressen oder überfordern schon Kleinigkeiten. Mhm. Also ich bin so unlogisch. Also ich muss momentan zum Beispiel umziehen und ich habe noch nicht einmal angefangen, irgendwas zu machen, weil schon an Stress überfordert mich enorm. Also es ist ja schon für einen gesunden Menschen Stress, ein Umzug. Ich finde Umzüge extrem stressig. Das heißt, das muss für dich eine enorme Belastung sein, deinen ganzen bekannten Bereich um dich herum einzupacken, zu verlassen, zu vernichten sozusagen, um irgendwo anders was neu aufzubauen. Ja, vor allem das Problem ist, dass ich gar nicht damit anfange. Ich sitze ja, ich will halt nichts ändern. Ich stehe halt, ich gehe jeden Tag am PC, ich stehe oft hier am PC, spiele den ganzen Tag, gehe schlafen und ich will nicht anfangen damit. Ich will hier nicht, ich weiß nicht, ich mache mich unruhig. Am PC spielst du hauptsächlich? Ja. Und da fühlst du dich geborgen? Also das ist eigentlich so das, was ich, seitdem ich den PC habe, ist es eigentlich so das, was ich am meisten, am liebsten tue. Machen dir Gespräche mit fremden Menschen auch Angst und Stress? Also die Vorgespräche waren auf jeden Fall extrem stressig für mich, weil ich ganz genau weiß, dass durch meine Stimmlage, also ich weiß, dass meine Stimme sehr verunsichernd klingt, weil ich da irgendwie so eine Stimmkontrolle habe. Und das war ganz... Du meinst die Vorgespräche hier bei uns in der Sendung? Ja, weil ich genau wusste, dass ich nochmal genau das Gleiche sagen wollte. Und dann habe ich Angst gehabt, dass ich was vergesse zu sagen. Aber und dass sie dann denken, irgendwas stimmt nicht. Das war schon wieder ziemlich... Und dann haben die auch noch zweimal angerufen. Also. Ist das jetzt im Moment, wo wir beide unterhalten, auch sehr anstrengend für dich? Nein. Du, ich finde aber auch sehr angenehm, mit dir zu reden. Du redest ganz normal. Also wenn ja, man, das ist ja... Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass du diese Erkrankung hast, würde ich denken, Julia ist eine ganz normale junge Frau von 21 Jahren. Ja, und das ist ja auch das mein Problem in der Therapie mal gewesen, dass mein Therapeut immer meinte, Julia, was stimmt denn mit dir nicht? Und dann habe ich gemeint, er darf mich bei den Gesprächen nicht angucken. Und dann haben wir quasi Rücken-an-Rücken-Therapie gemacht und das ging ungefähr anderthalb Monate. Ja. Nach den anderthalb Monaten hat er dann das erste Mal den Verdacht auf Asperger gemacht und dann war ich auch schon zwei Wochen später bei so einer Frau, die dafür spezialisiert ist, wie das auch Julia, im ersten Frage. Wenn das jetzt so möglich gewesen wäre und du hättest hier in mein Studio kommen können als realer Studiogast, hättest du mich im Gespräch angucken können? Können, ja, weil ich das gelernt habe. Ich hatte viel Therapie. Aber, ich bin sehr programmiert. Aber nur mit Anstrengung. Aber wenn ich mich auf jemanden konzentriere, dann eher nicht. Also wenn ich jetzt ein gutes Gespräch führen will und mich konzentrieren will. Und das wäre lustig. Dann hätten wir es auch Rücken an Rücken gemacht. Wäre ja auch okay gewesen. Ja, dann würde ich das auf jeden Fall vermeiden. Ja. So, jetzt aber mal zu deiner Anfangsfrage zurückzukommen. Ja. Die Psychologin hat dir jetzt geraten, dass du dir einen Behindertenausweis besorgen sollst. Die hat das schon direkt im Kennenlerngespräch sofort angesprochen. Welche Vorteile hat ein Behindertenausweis für dich? Ja, das war also die Vorteile hat es natürlich, dass ich mein Leben, was ich jetzt bis jetzt nicht hinbekommen habe, mit der Schule, dass ich da extreme Vorteile hätte, eine Ausbildung zu machen, vielleicht andere Maßnahmen hätte als jemand, der das nicht hat. Ach so, also, das heißt, wenn du einen Ausweis vorlegen kannst, dann könntest du eher eine Ausbildung machen? Mhm. Das würde ja erklären, was mit mir nicht stimmt und dass ich vielleicht unter anderen Bedingungen, wie meine Therapeutin meint, dass ich keine Anwesenheit in der Schule habe, dass ich aber trotzdem meinen Abschluss machen kann, ohne hinzugehen, weil das hat halt nicht geklappt. Deswegen bin ich ja von der Schule gegangen, weil ich ja nicht mehr hingegangen bin. Klingt ja erstmal recht positiv. Gibt es auch negative Aspekte eines Ausweises für dich? Ja, das weiß ich nicht. Ich habe halt Angst. Ich kann ja nicht sagen, in einem Jahr, dass ich nicht mehr behindert bin. Also ich weiß nicht, ob ich da Probleme bekomme, ob ich vielleicht irgendwann, wenn ich was, ich will ja irgendwas im medizinischen Bereich machen, ob ich das vielleicht nicht machen kann. Dadurch, dass ich das habe, dass ich auch schon zugeben muss, dass ich wirklich Wahrnehmungsstörungen habe. Da könnte wirklich mal was passieren. Mhm. Und ich habe halt Angst, dass ich das deswegen nicht machen kann. Mhm. Aber ist das nicht so, wenn man, nehmen wir mal an, die Krankheit entwickelt sich positiv bei dir, in dem Sinne, dass du therapeutische Fortschritte machst, dann kann man doch den Ausweis wieder abgeben. Und überhaupt... Ich weiß nicht. Überhaupt, wenn du so einen Ausweis bekommst, ist das irgendwo amtlich hinterlegt, dass du eine Behinderung hast? Können da andere Leute darauf zurückgreifen, auch wenn du zum Beispiel den Ausweis dann gar nicht mehr vorlegst? Kriegt man das irgendwie raus? Ah, das weiß ich nicht. Also meine Freundin meinte, also wenn es dann dazu kommt, dass ich mal einen Beruf habe, dann müssen die das ja wissen, allein schon, weil ich ja dann Geld bekomme und das wird ja dann anders berechnet. Mhm. Also ich weiß nicht, ich habe einfach Angst davor. Ich glaube, ich kann diese Frage halt nicht beantworten. Ich glaube, sie hat mir da eine Frage gegeben, wo ich gar nicht in der Lage bin, das zu beantworten, weil ich halt selbst nicht, ich bin sehr unlogisch in so welchen Sachen. Verstehe. Ich würde jetzt so spontan sagen, nach dem, was du erzählt hast, das ist eigentlich ganz gut, wenn du so ein Ding hast. Das erleichtert dir das Leben und was dann in 4, 5, 6, 7, 8 Jahren ist, muss man da mal gucken. Vielleicht ist das gar kein Problem. Zunächst einmal, vor allen Dingen, wenn die Psychologin dir das schon empfohlen hat, ich meine, sie hat das ja noch weiter im Blick, das Ganze, kann es ja doch durchaus von Vorteil für dich sein. Ja, das hoffe ich auch. Also auf jeden Fall wird dich gleich meine Psychologin auch nochmal anrufen, wenn du das möchtest, wenn es dich nicht zu sehr stresst. Dann wer denn? Die von gerade? Nee, gerade war keine Psychologin da. Das ist jetzt nochmal jemand ganz anderes. Ach so. Das ist eine Diplompsychologin, die heute Nacht hier bei mir arbeitet im Hintergrund, und die könnte dir vielleicht auch noch kurz ihre Einschätzung sagen. Wenn es dir zu anstrengend ist, hörst du einfach auf zu sprechen. Ja, das habe ich vorhin schon gemacht, und da habe ich schon gedacht, spätestens an dem Punkt werde ich nicht zurückgerufen. Nein. Ich habe einfach aufgehört zu reden. Dann dachte ich, das kommt doch komisch rüber. Nein, wenn man Bescheid weiß, ist das völlig in Ordnung. Okay. Also wieder, ich glaube, meinem Laienverständnis, das ist gut, wenn du das Ding hast. Ja. Aber du kriegst jetzt auch noch eine Fachmeinung von Claudia. Noch eine Schlussfrage. Was ist dein Wunschberuf? Wo möchtest du gerne mal hin? Also ich würde schon gerne irgendwas im Bereich Funktionsdiagnostik machen. Mit Geräten, also weiß nicht, ich kann gut mit Zahlen umgehen. Ich mag das, wo ich keine Riesenverantwortung trage, weil das würde ich mir nicht zutrauen, weil ich weiß, da würde ich Fehler machen. Also so medizinisch-technischer Beruf. Ja. Ja gut, da muss es doch bestimmt interessante Möglichkeiten für dich geben. Vielleicht wäre das dann für dich auch ein weiterer Schritt zur Genesung, wenn du in diesem Beruf dich etablieren könntest. Ja. Denn das gibt ja auch ein neues Selbstbewusstsein und Erfolgsgefühle und so weiter. Das tut einem ja gut. Ja. Mensch, Julia, toll, dass du jetzt so tapfer durchgehalten hast. Wir haben uns immerhin 12 Minuten unterhalten. Das ist sehr toll. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute. Und du legst auf und hab keine Sorge, wenn die Claudia dich jetzt anruft. Die hat da volles Verständnis, wenn das nicht so glatt gleich geht, wie das vielleicht normalerweise der Fall ist. Okay. Alles Gute, ich drücke dir die Daumen. Okay, danke. Tschüss, hast du toll gemacht. Tschüss, ciao. Ja. Ciao. Respekt. Wenn man eine solche Krankheit hat, ist ein Anruf in einer Live-Sendung und zu wissen, da hören so viele Menschen zu, ist, finde ich, eine tolle Sache. Das ist schon stressig für Leute, die eben völlig gesund sind. Ich habe ja hier mal erzählt, dass ich bei dem Kollegen mal angerufen habe, bei Jan Böhmermann in der Sendung, und ich in der Warteschleife hing, so wie viele von euch auch, die hier anrufen, und ich war da wirklich aufgeregt. Man sitzt dann da am Telefon und hört, wie Jan mit einem anderen redete und wusste, jetzt bist du gleich dran, und irgendwann klick, dann sprach er einen anderen. Puck. Also, das war Julia, und hier ist jetzt Daniel, und Daniel ist 20. Guten Morgen, Daniel. Guten Morgen, Domian. Daniel, schön, dass du da bist. Jetzt hast du mich auch schon ganz aufgeregt gemacht. Ist ein komisches Gefühl, ne, in der Warteschleife zu sein. Ja, ich hoffe, das geht gleich weg. Das ist ganz schnell weg, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Sag mal ein Stichwort zu deinem Thema. Krim? Ja. Das ist wirklich interessant, weil ich eigentlich schon Anrufe von euch erwartet habe zu diesem Thema, und jetzt rufst du an. Welchen Bezug hast du zur Krim? Ich bin Deutscher, auch hier geboren, aber meine beiden Eltern kommen aus der Ukraine, aus der Krim. Ah. Und ich habe viele Verwandte da. Ja. Und ich habe auch bis jetzt, bis auf das letzte Jahr, also bis auf 2013, habe ich jedes Jahr meines Lebens dort verbracht. Also jeden Sommer, wollte ich sagen. Ach so. Soll sehr schön sein, ne? Ja. Krim ist eine wunderschöne Halbinsel. Ist eigentlich schon so ein Insider-Tipp für Touristen. Ja. Und es gibt ja übrigens hier in Deutschland auch den sehr leckeren Krim-Sekt. Kennst du den? Ja, wahrscheinlich. Davon höre ich gerade zum ersten Mal. Ehrlich? Das ist ja lustig. Den gab es schon zu Zeiten der Sowjetunion. Okay. Der ist auf Champagner-Niveau, also ist relativ teuer. Ist wirklich ausgesprochen lecker. Gibt's nur von der Krim. Heißt auch Krim-Sekt. Gibt's in Rot und in Weiß. Sind deine Eltern Russen oder russisch stämmig? Ich glaube, also könnte man sagen, mein Vater, der, also das ist ein bisschen kompliziert. Ich möchte jetzt nicht die übernächste Generation nehmen oder so. Ja. Aber also es gibt eine gewisse Nähe zum Russentum, kann man so sagen. Ja, meine Eltern sprechen beide Russisch. Ja. Meine Mutter spricht auch Ukrainisch. Ja. Aber was sprichst du? Ich denke, beide beherrschen Russisch besser, und so auch dem Ärzte, also Ich glaube, meine Oma spricht nur besser Ukrainisch. Ja. Also da merkt man so Wurzeln, aber... Das ist ja auch alles sehr eng miteinander verwoben. Ja, auf jeden Fall. Jetzt bin ich sehr gespannt auf deine Einstellung, deine Meinung. Ja, was ist deine Meinung zu den ganzen Vorkommnissen zurzeit, vor allen Dingen auf der Krim? Ja, ich habe auf jeden Fall, kann man sagen, eine Vorbelastungsmeinung. Ich bin ja Deutscher und teile auch die westlichen Werte und so. Aber ich habe auch immer wieder die, jeden Sommer habe ich die östliche Kultur, die ukrainische Kultur kennengelernt. Mhm. Und auf Krim ist gerade die russische Kultur sehr präsent. Mhm. Also was heißt das jetzt im Klartext? Verurteilst du das, was die Russen machen? Oder sagst du, das ist okay, die Krim soll wieder nach Russland? Ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Mein Leben lang war Krim für mich Teil der Ukraine. Mhm. Und ich meine, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass das in 10 Tagen... Also heute wurde ja sogar verkündet, das hat mich so überrascht. Was nehmen die sich heraus? Ja. Zu verkünden, Krim ist jetzt Teil der Russlands. Mhm. Und darüber soll auch noch in 10 Tagen abgestimmt werden. Ja, nur sind alle ganz skeptisch, ob das eine ordentliche Abstimmung gibt. Heute sagte jemand, es ist schwer abzustimmen mit Panzern im Nacken. Vor allem, was ist das für eine Regierung, die das... Also diese autonome Krim-Regierung, Krim ist ja autonom, mhm. Die machen vieles anders als, beschweren sich immer, wenn die vom Kiewer Parlament da irgendwie was vorgesagt bekommen, aber die Leute, die jetzt sich an die Macht an sich gerissen haben, mhm. in Krim, das sind Leute, die haben in den letzten Wahlen 3% bekommen. Ja. Das ist nicht souverän, was da nicht legitim. Nein, absolut nicht. Es ist wirklich ein ungeheurer Vorgang. Ja. Und man sollte wirklich, also wenn schon das zur Disposition steht, sollte man eine freie, von internationalen Gremien beobachtete Wahl dort stattfinden lassen, dass die Leute, absolut. Die Bevölkerung das entscheidet, wo sie hin will, was sie machen will. Absolut. Das ist genau meine Meinung. Wenn irgendeine Wahl legitim wäre, dann müsste sie von russischer Seite mhm. und auch von europäischer, also westlicher Seite beobachtet mhm. und kontrolliert mhm. werden. Weil auch die letzten Wahlen, man kann sagen, Janukowitsch war ein demokratisch gewählter Präsident. Mhm. Aber die Sache ist, dass Russlands Einfluss auf Ukraine immer so groß war, mhm. dass dieser Virus der Korruption mhm. und der Wahlmanipulation, der in Russland ja gang und gäbe ist. Das, mhm. Dort sieht das nicht mal jemand als Problem, aber die Ukraine leidet darunter. Was sagst du? Die Ukraine wird so lange unter Korruption und unter Wahlmanipulation zu leiden haben, solange der russische Einfluss so groß ist, wie er jetzt mhm. ist. Nun gibt es ja 2 Problemfelder. Einmal die Krim und dann die Ukraine als Ganzes. Ja. Und für die Ukraine als Ganzes sind ja Wahlen angesagt für Mai, Mitte Mai, soweit ich weiß. Ja. Wir hoffen mal, dass das ordentliche Wahlen sind. Da bin ich ganz zuversichtlich, weil bestimmt internationale Beobachter dort sein werden. Wie beurteilst du denn die jetzige Regierung? Die ist ja so mal irgendwie installiert worden. Die ist ja nicht demokratisch legitimiert, die jetzt gerade agiert. Ja. Wie siehst du das? Also, ich weiß noch, wie es damals war unter Timoschenko und Juschenko. Mhm. Ich weiß nicht, wie gut du aufgeklärt bist. Juschenko war vor Janukowitsch Präsident mhm. und Timoschenko ist die Frau, die jetzt gerade wieder freigekommen ist, und sie war Ministerpräsidentin, mhm. soviel ich weiß. Ich glaube, da war, egal. Also, es ist jedenfalls so, dass ich das mit die Frau Timoschenko schwer einschätzen kann. Sie ist, soweit ich gehört habe, eine sehr intrigante Frau. Mhm. Eine reiche Frau, eine Milliardärin, wird ja. Mhm. Fragt und, man sich auch, ob das alles legal ist, was sie da gemacht hat. Ja, es gilt sowieso in der Ukraine, dass Politiker alles Verbrecher sind und mhm. Die Wahlbeteiligung ist dementsprechend auch sehr, sehr niedrig. Ich weiß von meinen Verwandten, ich kenne niemanden von meinen Verwandten oder Freunden, der dort wählt. Glaubst du, dass die Wahl im Mai etwas Ruhe in das Ganze bringen wird? Also das ist schon ziemlich weit geguckt. Also ich weiß nicht, ob die Situation im Mai so in etwa so ist, wie sie heute ist. Also Krim ist ja jetzt... ich glaube, Krim kann man... Krim ist ja jetzt ist verloren. Brandherd. Ja. Du sprichst mit deiner Familie sicher auch sehr viel darüber, weil ihr nun betroffen seid. Gibt es da eine reale Angst vor Krieg? Ich habe leider mit meinen beiden Cousins nicht gesprochen in letzter Zeit. Aber ich kann mir schwer vorstellen, wie sie sich fühlen müssen. Sie sind beide, also meine beiden Cousins sind in Kasernen nahe Simferopol. Also sie sind der eine ist bei der ukrainischen Armee sind die. Genau, genau. Ja. Dort gibt's ja, also sie sind beide Ukrainer, was sollen sie bei der russischen Armee? Klar, die Frage ist nur, die sehen sich ja zwischen zwei Fronten. Ja, das ist schon schwierig, das glaube ich auch. Und soweit ich gehört habe, haben die russischen Truppen sie gebeten, das ist ja, das klingt eigentlich schon wie eine Drohung, die Kasernen zu ihnen zu überlassen und sich in ihren Schutz zu begeben, unter den Schutz der russischen Armee. Das ist schon ein krasser Vorfall. Ich kann mir das kaum vorstellen, wie sie sich fühlen müssen. Wie sind denn die Telefonleitungen? Könnt ihr zu euren Verwandten ganz normal telefonieren? Ja, meine Mutter macht das sehr oft, in letzter Zeit sogar per Internet. Also, obwohl meine Oma auf dem Land lebt, 90 Kilometer von Simferopol, und ja, seit, ich glaube, letzten Jahres haben die jetzt auch Internet und die skypen sehr viel, meine Mutter und meine Oma. Hat die Oma kennt ja auch schon andere und schlimmere, noch schlimmere Zeiten. Hat die Angst? Meine Oma, die, also ich weiß noch, wie es so damals während der Maidan-Bewegung war. Also die gibt es ja heute noch, aber meine Oma und meine anderen Verwandten, die können sich damit sehr schlecht identifizieren, was da abgeht in Kiew. Für die ist das Ukraine und was ab der Krim ist, ist das anders. Ach so. Ah ja, verstehe. Und jetzt, doch jetzt existiert auf jeden Fall eine Angst. Das glaube ich. Ich habe auch Angst um die Tataren dort, ehrlich gesagt, weil die... Das ist die alte Minderheit dort. Man kann das ein bisschen vergleichen wie hierzulande mit unseren türkischstämmigen Mitbürgern. Sie sind muslimisch, die Tataren dort. Sie sind in der Minderheit. Und die haben nicht viel zu melden bei den Russen. Bei den Russen auf jeden Fall nicht. Bei den Ukrainern ist das so, dass es ein harmonisches Zusammenleben gibt. In einem Dorf gibt es eine Moschee, in dem anderen gibt es eine Kirche. Dort kümmert es keinem, welche Religion du angehörst oder die machen sich mal lustig darüber, aber es ist so, das könnte jetzt alles aufbrechen. Dass es hier ganz andere Diskussionen gibt in Deutschland und in Russland wäre das Ganze, der Konflikt vorprogrammiert. Daniel, ich danke dir sehr für deine persönlichen Einschätzungen mit deinem persönlichen Hintergrund. Ich danke dir, dass ich mit dir sprechen durfte, Domian. Ich wünsche dir und deiner Familie natürlich alles Gute von Herzen. Danke sehr. Auf Wiederhören. Tschüss. Schönen Nacht noch. Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. 1.38 Uhr sind wir aber heute hoch international. Iran, Krim, ganze Weltpolitik wird hier behandelt. Jutta ist 59. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Jutta. Schön, dass ich mit dir reden darf. Freue mich, dass du da bist. Um was geht's? Ja, folgendes. Und zwar, ich habe seit 3 Jahren eine Affäre zu einem verheirateten Mann. Damals, als wir uns kennengelernt haben, zu dem damaligen Zeitpunkt, da hat es mir alles sehr gut getan und da war ich sehr einsam, zurückgezogen, habe ich auch gelebt. Und wie habt ihr euch denn kennengelernt? Er wohnt im Nebenhaus. Ach so, dann ist es ja einfach. Ja klar, und dann noch als Hausmeister hier, ganz toll. Ja, und ich denke mal, jetzt tut mir das alles aber nicht mehr gut. Ich komme aus diesem Ganzen einfach nicht mehr raus. Ich weiß nicht, wie es geht. Moment mal, wenn der im Nebenhaus wohnt, kennst du bestimmt auch seine Frau. Ja, klar. Die weiß aber natürlich nicht Bescheid. Ja, die war aber einmal bei mir an der Tür. Ich denke mal, sie ahnt das, ja klar. Wie ist denn das, wenn du der begegnest auf der Straße? Ja, das ist relativ selten. Ich weiß nicht, warum, es ist aber relativ selten. Die stand bei dir vor der Tür und du hast nicht aufgemacht. Genau. Hat sie irgendwie was gesagt oder einen Brief unter der Tür hergeschoben? Nein, gar nicht. Ich habe das ignoriert und dann ist sie auch irgendwann wieder gegangen. So, 3 Jahre läuft das. Am Anfang hat es dir gut getan, jetzt tut es dir nicht mehr gut. Nein, ich kann nicht mehr schlafen, ich kann kaum essen, mir geht's überhaupt nicht mehr gut. Warum? Erklär's mal. Ich habe generell, glaube ich, Verlassensängste und ich habe Angst, dass ich dann doch wieder irgendwie mich wieder ganz zurückziehe. Du hast Verlassensängste? Du hast Angst, dass er dich verlassen wird? Ich habe das insgesamt eigentlich mein ganzes Leben schon gehabt, diese Verlassensängste. Mhm. Und damals, als wir uns kennenlernten, da war auch was Schreckliches passiert in meinem Leben und ich denke mal, ja, ich weiß nicht, er hat das auch gewusst und ob er das mit Absicht oder sich mit Absicht auf mich eingelassen hat, ich weiß es nicht. Was war denn da Schreckliches passiert in deinem Leben? Nee, das möchte ich jetzt nicht publik machen. Okay, also etwas sehr Persönliches. Ja, genau. Mhm. Gibt es denn, ich frage es nochmal, Anzeichen jetzt von ihm, dass er dich verlassen will? Nee, eigentlich nicht. Die Initiative, das kommt ja eigentlich nur von ihm. Jetzt sprich Anrufe oder sich mal zu sehen. Von mir würde eigentlich gar nichts mehr kommen. Von dir würde gar nichts mehr kommen? Nee, weil ich merke, ich zerbreche. Das verstehe ich nicht. Also wenn, willst du keinen Kontakt mehr mit ihm haben? Nein. Wie? Nein? Ich leide, indem ich jetzt zum Beispiel mich bei ihm nicht melden würde oder ihn ignorieren würde. Ich leide da natürlich bei. Aber vielleicht auch immer mit der Hoffnung, dass er sich meldet. Kann natürlich auch sein. Im Klartext, du wärst gerne mit diesem Mann richtig zusammen. Ja, und das bespricht mir natürlich Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Er trennt sich. Und immer aus finanziellen Gründen kann er sich nicht trennen, ist sein Argument immer jedes Mal. Und deshalb hältst du dich jetzt schon zurück? Aber hoffst dennoch, dass er sich meldet und gehst auch jedes Mal darauf ein, wenn er sich meldet. Ja, ganz genau. Und da werde ich jedes Mal schwach und das irgendwie tut mir das aber nicht gut. Nee, das tut ja nicht gut. Entweder, da musst du eine Entscheidung treffen. Entweder lässt du das noch so komisch, wie es ist, weiterlaufen oder du musst klar sagen, ich werde damit unglücklich oder ich bin damit unglücklich und muss dann aber die Tür wirklich fest zumachen. Und dann muss man auch eisern sein. Aber das ist natürlich, so wie du dich gerade beschrieben hast, eine schwierige Aufgabe für dich. Sehr schwierig. Und vor allen Dingen, wir begegnen uns ja auch ständig. Und das kommt auch noch hinzu. Und ihr begegnet euch ständig. Eben, wenn das jetzt in einem anderen Ort oder wie auch in einem anderen Stadtteil, dann wäre das vielleicht alles einfacher. Mhm. Und jetzt ist die Frau von ihm auch noch schwer krebskrank. Mhm. Und dann kommt natürlich immer der Satz, ja, wenn sie verstirbt, dann bin ich frei. Aber das kann es doch nicht sein. Hm? Nee, darauf, sowas darf man doch gar nicht denken und darauf darf man auch nicht warten. Das geht nicht. Also du hast schon den Eindruck, dass der dich in den letzten 3 Jahren so hingehalten hat. Ich denke schon, das ist eine Hinhaltetaktik, Bist du oft verlassen worden in deinem Leben? Ja, sehr oft sogar. Kannst du alleine sein? Ich habe das mal gut gekonnt, aber mittlerweile seit diesen 3 Jahren kann ich es überhaupt nicht mehr. Ich bin nur noch unruhig in meiner Wohnung. Es dreht sich alles um dieses Thema. Ganz genau. Den ganzen Tag. Ganz genau. Und das macht einen verrückt. Das macht einen Kirre. Ja. Ich habe gar keinen anderen Inhalt mehr mental. Wie sieht das aus? Du gehst nicht arbeiten oder nicht mehr arbeiten? Nee, ich habe eine Erwerbsminderungsrente. Ja. Und hast du Kinder? Ja, die sind aber schon erwachsen und ich denke mal auch in einer anderen Stadt wohnen die und man hat diesen Kontakt eben nicht mehr so wie früher. Mhm. Gibt es denn sonst noch soziale Einbindung, Freunde, Bekannte? Ja, ich lasse das alles nicht mehr zu. Das ist das Traurige daran. Ach so, das gab es früher und in der letzten Zeit hast du das einschlafen lassen? Seit 3 Jahren lasse ich alles einschlafen. Aber warum? Ich kann es gar nicht sagen. Eigentlich müsstest du doch danach gieren und dich freuen, wenn du mal auf andere Gedanken kommst, mit jemandem dich triffst, mal jemanden besuchst. Es ist kein Wohlfühlfaktor mehr da, wenn ich mich mit anderen Menschen treffe. Was ist das? Kein Faktor? Kein Wohlfühlfaktor mehr. Aber warum? Erklär es mal. Ich sitze hier auf Abruf. Dass das Telefon eventuell klingelt oder das. Ach so, jetzt verstehe ich. Ja, und das macht mich krank. Da hast du dich aber in was hinein manövriert, Jutta. Ja, und wie kommt man da wirklich raus? Da kommst du nur raus, glaube ich, indem du, wie ich es vorhin schon sagte, eine ganz harte und klare Entscheidung triffst. Mhm. Und so wie du mir, was für einen Eindruck du mir machst, glaube ich, brauchst du auch Hilfe dabei. Du bist ziemlich runter mit den Nerven. Hört man das? Ja, ich höre es. Wie hört sich das denn an? Das kann ich dir nicht sagen. Viele Menschen sagen immer, ich wäre am Telefon sehr traurig geworden. Ja, du klingst sehr, sehr erschöpft und sehr, sehr unter Druck stehend. Ja, das hat mich auch alles sehr müde gemacht. Mhm, ja. Deswegen glaube ich, dass du wirklich unbedingt zusätzlich auch psychologische Hilfe brauchst. Mhm. Jemanden, zu dem du regelmäßig gehen kannst, mit dem du dein Leben und deine Lebensstrategien besprichst und so weiter. Ja, und wie siehst du das denn jetzt von seiner Seite? Ich meine, gut, du kennst ihn nicht, aber ist das wirklich alles nur ein Spiel oder ist es wirklich ehrlich? Ich weiß es nicht. Nein, Jutta, ich bin immer misstrauisch, wenn Menschen über so eine lange Zeit eine Affäre laufen lassen und der Affäre immer und die Affäre irgendwie immer hinhalten, dann ist immer Lüge im Spiel. Ja, ne? Denn wenn man wirklich jemanden liebt, dann macht man klar Schiff in seinem Leben. Ich sehe das auch so. Ja. Das ist auch ziemlich feige, finde ich. Finde ich allerdings auch, ja. Und im Grunde genommen belügt er ja zwei Frauen. Er belügt genau zwei Frauen, nämlich dich und seine Frau, ja. Es spricht nicht für diesen Mann. Ja, und ich glaube auch nicht, dass er zu Hause die Wahrheit sagt. Ich vermute das auch nicht. Das stimmt, ja. Ja, und das ist für ihn noch ein bequemer Weg, wie er ihm jetzt geht persönlich, oder nicht? Super, er hat zu Hause seine Frau. Gut, genau. Die Frau ist jetzt schwer krank, das ist nur ein anderes Thema. Aber er hatte dich dann nebenher auch noch und konnte ab und zu mal zu dir kommen und da kuscheln. Also was wollte er mehr? Ja, dann ist es aber eigentlich im Endeffekt ein schlechter Charakter, oder nicht? Ja, finde ich schon, ja. Ja, und wenn ich ihn wirklich mal, dann bekomme ich auch, wenn ich mal wirklich ein bisschen Druck mache, dann höre ich auch wirklich den Satz, nee, das kann ich aber nicht vertragen, das kann ich aber jetzt gar nicht haben. Mhm. Ja, der hat gelernt, dass er es mit dir machen kann. Genau, das glaube ich ja, auch. Ja, das glaube ich. Und der nimmt dich da nicht ernst oder der stößt dich gleich weg, wenn du irgendwas Kritisches sagst. Jutta. Und er weiß auch, glaube ich, immer wieder, dass ich auch dann wieder schwach werde. Genau das weiß der. So, und das musst du trainieren, dass du das nicht wirst. Das kannst du nur durch eine Entscheidung schaffen. Ja, ich bin gar nicht mehr fröhlich. Ich weiß nicht, ich bin gar nicht mehr ich. Furchtbar, furchtbar. Und du musst auch wieder unter Menschen kommen. Du musst wieder Kontakte aufbauen, wenn du das früher hattest. Mhm. So, jetzt wird dich meine Psychologin, die Claudia, gleich anrufen. Mhm. Wegen der psychologischen Hilfe. Die solltest du, oder eine Beratungsstelle, das solltest du auf jeden Fall machen. Meinst du, das schaffe ich nicht alleine? Also es kann ja nicht schaden. Du musst es ja nicht sehr lange machen. Vielleicht nur ein bisschen anschubsen und ein bisschen stabilisieren. Mhm. Und aber parallel dazu musst du natürlich für dich eine Entscheidung treffen, nämlich zu sagen, nee, das ist er dann nicht. Ja, und das würde wahrscheinlich dann noch 10 Jahre laufen und irgendwann kann ich nicht mehr. Genau. Gut, okay. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, Jutta, sehr gerne. Du legst bitte auf und wir melden uns. Ja, danke auch. Viel Glück, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Und hier geht's sofort weiter mit Florian, der ist 17. Guten Morgen, Florian. Guten Tag, Domian. Hallo, Florian. Wie schon gesagt, ich bin der Florian mit 17. Ja? Es gibt gewisse Schwierigkeiten in meinem Leben. Mhm. Also es gibt unter anderem, ich wohne schon seit mehr als 14,5 Jahre, wohne ich schon nicht mehr bei meiner Mutter. Nicht mehr bei der Mutter? Genau. Wo wohnst du denn seit 14 Jahren? Sagen wir es mal so. Wo ich von meiner Mutter weggekommen bin, bin ich in ein Pflegeheim gekommen. Mhm. So für junge Menschen mit Aufbau, also dass sie danach zu ihren Eltern zurückkommen können. Ach so. Nur das Problem war bei mir halt einfach, ich hatte damals ziemlich viele Probleme gehabt, auch unter anderem mit meiner Mutter, weil sie mich auch damals misshandelt hat und so. Du warst ja 3 Jahre erst alt als du. Ja, genau, ja, ja. Genau. Ja, sie hat dich misshandelt? Ja, genau. Also unter anderem, ich kann mich bis heute noch dran erinnern, das verfolgt mich halt einfach schon mein Leben lang. Und das ist halt einfach das Problem. Ich wurde damals beispielsweise, wenn ich morgens zum Beispiel nicht aufgestanden bin und oder ein bisschen verpennt habe, hat meine Mutter ich kann mich sogar noch ganz genau dran erinnern, wo ich damals einen Amerikaner gegessen habe und den dann halt einfach zur Hälfte in eine Mülltonne geschmissen habe. Mhm. Sobald ich mit meiner Mutter zu Hause in meinem Zimmer war, hat sie mich ausgezogen und mich erstmal windelweich geschlagen. Mhm. Das hat auch unter anderem das Jugendamt mitbekommen. Ja. Dann hat damals das Jugendamt beschlossen, dass sie mich von meiner Mutter wegnimmt. Was ja dann für dich wohl auch ein großes Glück war. Es geht eigentlich. Wenn man meine Mutter ein bisschen genauer kennenlernt, ist sie eigentlich nett. Manchmal ein bisschen verrückt in der Birne, aber in verrückter Weise aber nett. Das heißt, du hast heute Kontakt schon mit ihr? Ja, ich hatte schon eigentlich das restliche Leben Kontakt mit meiner Mutter gehabt, weil, sagen wir es mal so, ich bin ja nach diesem Kinderpflegeheim bin ich ja in einer Klinik gekommen. Ich musste eine Notoperation an meinen Mandeln machen, weil das Problem war, dass ich fast erstickt wäre. Weil die so dann, entzündet waren oder warum erstickt? Ja, genau. Ich hatte eine Mandelentzündung gehabt und hatte dadurch mehrere Male Blut, sagen wir es mal so, gekotzt und so. Ja, und sehr schlimm und da muss man was unternehmen. Ja, da, also ich hatte auch direkt eine Notoperation gehabt und mir wurde auch ein Katheter oder wie das auch immer heißt. Florian, wo lebst du denn heute? Also ich lebe jetzt in Martinistift, das ist in der Nähe von Münster, das ist eine größere Einrichtung. Das ist die Einrichtung ist durch ganz Kreis Münsterland vernetzt. Da gibt es unterschiedliche Wohngruppen im ganz Kreis Münsterland. Nur jetzt hast du gerade am Anfang gesagt, dass so in deinem Leben einiges nicht so ganz gut läuft im Moment. Was ist es? Was macht dir zu schaffen? Ja, also ich habe manchmal, also ich habe ADHS. Es gibt viele Menschen, die sagen, dass ich, sagen wir es mal so, behindert in der Birne bin, wie die es auch immer nennen wollen. Nur ich, sagen wir es mal so, was in meinem Leben passiert ist, wünsche ich eigentlich keinen anderen, keinen anderen Menschen hier in Europa oder sonst irgendwann mal. Weil, ich wurde auch, das Problem ist, ich habe einfach diese Rückblicke, ich muss immer noch an damals denken. Also an die Zeit, an die schlimme Zeit mit deiner Mutter. Ja, auch unter anderem das. Ich war beispielsweise nach der Klinik, also nach der Notoperation, war ich 9 Jahre in einer Behinderteneinrichtung gewesen. Auch da wurde auch ADHS behandelt und da wurde ich auch unter anderem von den Erziehern misshandelt. Beispielsweise, dass sie einfach uns mal gegen die Wände geschubst haben. Auch ein Erzieher hat's mal gebracht. Mir mal den Kopf so gegen der Wand zu hauen, dass mir vorne der komplette Platzwunde gehabt hatte. Also du hast viele, viele schlimme Sachen erlebt. Ich hoffe, dass du in der Einrichtung, wo du jetzt bist, dass es dir da gut geht und dass man dich da richtig und gut behandelt. Ja, es geht eigentlich eher weniger, weil ich habe halt einfach, ich kann es halt einfach nicht mehr. Also ich habe einfach keinen Halt mehr zu niemanden. Wie ist denn das? Gehst du noch zur Schule? Nee, ich habe eine Ausbildung letztes Jahr im Sommer, also nach den Sommerferien als Beikoch angefangen. Musste aber wieder abbrechen, weil ich gewisse Schwierigkeiten hatte mit meinem Arbeitgeber und das Jugendamt. Und meine Mutter. Also du fühlst dich so in deinem Leben schon sehr unglücklich, kann man das so sagen? Ja, wenn man das, unglücklich kann ich das ja schon sagen, aber das ist ja nicht nur das Einzige, was ich erlebt habe. Das Problem war auch halt einfach, ich hatte noch nie einen guten Draht zu anderen Menschen gehabt. Ich habe keine Freunde. Noch nie gehabt. Weil da halt auch einfach das Problem war, in diesen ganzen 14,5 Jahre war ich in unterschiedlichen Einrichtungen gewesen. Da hatte ich Freunde gehabt, die mich richtig gut behandelt haben. Ich habe die auch richtig gut behandelt. Nur zack, klack, bam, musste ich dann wieder die Einrichtung wechseln. Ich verstehe, dann wird man immer wieder verlassen und muss verlassen und steht dann alleine da. Genau. Und Das klingt aber alles sehr, wirklich sehr, hat sich vieles angehäuft, Florian. Und ich glaube, da muss man eine ganze Menge, muss man mit dir machen oder du musst mit dir machen. Ja, das habe ich auch schon so oft von meinen Erziehern gehört. Ich bin ja auch schon die ganze Zeit am Arbeiten und so. Ich habe zum Beispiel, ich rauche schon, also ein bisschen länger. Mhm. Ich hatte auch Alkohol- und Drogenmissbrauch gehabt. Also weißt ich habe. Da darfst du natürlich nicht hingehen. Denn dann geht's dir noch schlechter, wenn du mit Alkohol und Drogen anfängst. Ja, das mit dem Alkohol, mit den Drogen, das hatte ich vor 3 Jahren gehabt. Ich bin aber komplett selber davon weggekommen. Mhm. Ich hatte vorher 5 Jahre gekifft und gesoffen, also wirklich wie am Stück. Das Geld für die Drogen und für das Alkohol habe ich damals beispielsweise mit K&K. Also, beziehungsweise, nein, Marktkauf, da gab es immer die neuesten PS3-Spiele und so. Ja. Die haben wir immer geklaut und haben wir dann immer direkt verkauft und so. Und ich sag, und Also Florian, ich finde, wir müssen uns jetzt ausführlich um dich kümmern. Und das verspreche ich dir auch, das machen wir jetzt auch. Das ist ein großes Feld, was du da gerade angedeutet hast. Und ich glaube, dir muss man wirklich rundherum helfen. Okay. Wir machen uns jetzt Gedanken darüber und ich bitte dich aufzulegen und dann wirst du in einigen Minuten oder vielleicht in 10 Minuten von uns wieder angerufen und dann haben wir auch noch mehr Zeit, uns genau mit dir zu beschäftigen. Einverstanden? Okay, von mir aus. So machen wir das, Florian. Alles Gute und bis gleich. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Hier ist Renate. Renate ist 57. Guten Morgen, Renate. Guten Morgen, Domian. Hallo, Renate. Hallo, ich wollte mich nochmal zu dem Thema Dunkelheit äußern und zwar mal von einer positiven Seite. Mhm. Es ist immer alles schrecklich dunkel, grausam und das finde ich gar nicht. Ich bin geburtsblind, habe durch 12 Augenoperationen einen Sehrest von 5%, mehr war es nie, bekommen und es war nie stabil, ist dann immer wieder auf weniger abgesackt, ist jetzt wieder auf weniger abgesackt, da ist auch nichts mehr rauszuholen. Und ich lebe mit der Situation so täuschend echt, dass mir Freunde sagen, schmeiß doch mal ein paar Gläser runter, wir vergessen es, dass du blind bist. Du lebst so täuschend echt, was heißt das? Dass wenig Menschen mir wirklich glauben, dass ich blind bin. Ach so. Weil die meisten haben ein bestimmtes Bild im Kopf. Ja, man ist unsicher und hilflos und dem entspreche ich so gar nicht. Erklär mir doch mal bitte, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was bedeutet 5% sehen? Das hängt immer von der Augenkrankheit ab. In meinem Fall ist es so, steck ein Dia in den Projektor, stell diesen komplett unscharf. Mhm. Und stell diesen Projektor auf eine Rüttelmaschine, die rauf und runter geht. Das ist so ungefähr das, was ich sehe. Das heißt, du kannst dich ja eigentlich nicht orientieren. So eigentlich nicht. Nee. Also das heißt, das spielt auch keine große Rolle, ob das jetzt 5% sind oder ob das 1% ist. Ich sehe eigentlich nur hell und dunkel, Farben, grobe Umrisse, Ende. Aber es ist so, dass ich also eigentlich schon sehr früh meine Situation angenommen habe. Also auch in diesem ganzen Operationswirrwarr, also in den ersten 6 Lebensjahren fanden die meisten Operationen statt. Mhm. Und ich hatte dieses Problem, was die blinde Teilnehmerin gestern ansprach, bei der Frage, was ist, wenn du operiert wirst. Mhm. Es ist tatsächlich so, dass ein Entwicklungsprozess nicht stattfindet. Ja, der Mensch lernt langsam sehen, das ist dann weg. Mhm. Mir ist das Ganze in den 50er Jahren widerfahren. Es gab keine psychologische Unterstützung, es gab keine Beratung. Mhm. Meine Eltern waren ratlos, ja, die Ärzte haben operiert und jeder wusste dann eigentlich nicht, wie es weitergeht. Mhm. Und die Welt ängstigte mich. Ja, und es gab nicht die Hand, die mich jetzt in diese Welt führte und sagte, komm, Schritt für Schritt in die Welt, das ist alles gar nicht so schlimm und groß und wie auch immer. Wie alt warst du, als du Tritt gefasst hast, als du angenommen hast? Ich kann es gar nicht sagen, wie alt ich da war. Also ich möchte sagen, in dem Moment, wo meine Mutter feststellte, dass ich blind bin. Mhm. Weil sie stellte es daran fest, dass ich in die Sonne schaute und nicht die Augen schloss. Ah ja. Und das ist eigentlich auch so mein Lebenskredo. Mhm. Also mir hat auch mal jemand gesagt, weißt du, du bist ein lösungsorientierter Mensch. Mhm. Und du gehst deinen Mitmenschen nochmal auf den Senkel, weil wenn du Probleme siehst, hast du gleich eine Hitparade an Lösungen erhand. Das wollen deine Mitmenschen aber nicht, sie wollen ja machen. Ja, aber das ist natürlich ein Segen für dich, weil du so dein Leben wunderbar auf die Reihe kriegst. Für mich ist es ein Segen, es ist aber nicht so, dass dieser Segen mir in die Wiege geflogen ist. Ich musste ihm ja auch erarbeiten. Ja. Bist du also berufstätig gewesen? Ich bin jetzt in der Erwerbsunfähigkeitsrente, aber nicht wegen meiner Behinderung, sondern weil mein Schöpfer im Verteilen der Krankheiten sehr großzügig war und ich eben mit vielen anderen Dingen wo ich sage, die Blindheit ist noch das Harmloseste dabei. Was hast du beruflich gemacht? Ich habe erst Kinderpflegerin gelernt, habe dann an der Schule für geistig behinderte Kinder als Lehrkraft gearbeitet. Auch das, also ich musste mir alles erkämpfen in meinem Leben, ja. Also auch das wollte man mir natürlich nicht zugestehen, weil ich hochgradig sehbehindert bzw. blind bin. Ich musste bis zur Landesregierung gehen und kämpfen. Renate, die Sendung ist vorbei. Ich freue mich, dass du noch drangekommen bist und uns deinen tollen Mut hier präsentiert hast. Alles Gute und vielen Dank. Jo, danke ebenso. Tschüss. In der Technik, Tim Dohnke. Morgen sind wir wieder da.